WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talkradio. Heute Nacht haben wir ein Thema, ein festes Thema, und das Thema heißt Tatort Familie. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, bei denen die Familie zum Tatort eben wurde. Zum Beispiel durch Missbrauch, durch Gewalt, durch Erbstreitigkeiten, vielleicht durch Mord oder Totschlag. Also was ist in eurer Familie schon Schlimmes, Dramatisches, Erschütterndes passiert? Und vielleicht wollt ihr darüber reden und es mir erzählen. Ihr könnt euch melden unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Nora und Nora ist 39. Hallo Nora. Ja, hallo Domian. Ja. Du hast zu dem Thema Tatort Familie. Ja, genau. Ich habe mich jetzt doch nochmal überraschend, sag ich mal, für mich selbst überraschend angesprochen gefühlt durch das Thema. Bei mir liegt das sehr lange zurück. Der Tatort war die Familie und ich war noch sehr klein. Mhm. Ich war 6 Jahre alt, mein Bruder war 7 und es geht bei mir um darum, dass mein Vater im Trennungsjahr, also meine Mutter wollte sich von ihm scheiden lassen und er ist dann, sag ich mal, ausgerastet und hat erst sie umgebracht und dann sich selbst. Ach du Gott. Ja. Wo hat er das gemacht? Ja, bei uns zu Hause. Also, wo warst du und dein Bruder? Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Moment. Also wir waren draußen. Das war so wie so eine Art Reihenhaus. Wir haben im ersten Stock eine Wohnung gehabt oder in der ersten Etage. Und es hieß halt, ja, wir sollten rausgehen. Das war jetzt Sommer und vormittags. Und wir wollten schwimmen fahren. Das weiß ich halt nur noch. Und ich wusste halt, also mein Vater hat da schon nicht mehr gewohnt. Aber es gab immer ständig Theater mit ihm. Wir waren auch ein paar Mal im Frauenhaus, wenn er dann nachts irgendwie, weiß ich nicht, heute würde man Stalking sagen vielleicht, ne? Ja. Wir mussten ein paar Mal auch aus der Wohnung raus, vor ihm, sag ich mal, flüchten, wenn er durchgedreht ist. Ich weiß auch nicht, warum er mal durchgedreht ist oder so oft, weil, ja, also letztendlich haben die wohl wieder gestritten irgendwie und das Küchenfenster ging halt so zu der Seite raus, wo wir Kinder, also ich und mein Bruder, gespielt hatten, weil wir warten mussten, bis wir losfahren. Mhm. Wollte der Vater mit euch schwimmen fahren? Nein, nein, nein. Der muss wieder mal spontan, sag ich mal. Ach so, die Mutter wollte es. Ja, ja, genau. Vorbeigekommen sein. Und vielleicht habt ihr es auch schon geahnt, ne? So von wegen, ja, geht mal raus, wir fahren gleich. So, das Fenster stand offen. Und das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, nur dass wir haben halt gehört, dass es irgendwie Geschrei gab und dass es irgendwie nicht normal ist. Also einfach so ein Gefühl, ne, von wegen, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Ja, und dann war aber diese, wie nennt man das, diese Außenhaustür zu, weil das so ein Mehrfamilienhaus war. Wir hatten jetzt auch keinen Schlüssel als Kinder. Mhm. Und dann hat es mein Bruder, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, der ist irgendwie, der wollte halt rein. Weil natürlich haben die jetzt nicht aufgemacht. Und dann ist der irgendwie, also mein Bruder, der ist ein Jahr älter als ich, der ist dann irgendwo hinten rumgelaufen, hat es geschafft, dann reinzukommen in den Hausflur. Ja. Mir wurde dann irgendwann geöffnet, also er war sozusagen als Erster am Tatort. Und das heißt, der Bruder hat dir geöffnet? Genau. Ja, und dann seid ihr in die Küche gegangen? Nee, brauchten wir nicht, weil die lag direkt in der Eingangstür bei uns, in der Wohnungstür. Das heißt, ihr beiden Kinder habt eure tote Mutter gesehen? Genau. Wie hat der Vater sie umgebracht? Mit dem Küchenmesser, mit dem Brotmesser. Also bis heute kann ich vielleicht auch verständlicherweise kein Blut sehen. Ja. Und anschließend hat er sich selbst umgebracht? Genau, also wir haben den nicht mehr gesehen. Es scheint so gewesen zu sein, dass er dann danach irgendwie in den Keller ist und muss da irgendein Reiniger oder Terpentin oder irgendein Lösungsmittel getrunken haben, um sich selbst zu töten. Und das hat er wohl auch, ich sag mal, zügig geschafft. Also ich weiß das auch ehrlich gesagt erst seit ein paar Jahren, weil ich mal per Zufall diesen Totenschein gesehen habe, dass beide relativ fast zeitgleich irgendwie gestorben sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Mhm. Ach so, das heißt, die Mutter, als ihr sie gefunden habt, lebte noch? Ja, ja, die hat noch gelebt. Ja. War sie noch bei Bewusstsein? Ja, anscheinend. Hast du noch ein Bild vor Augen? Ja, das schon. Ja. Hat sie dich angeschaut noch? Ja, ja. Ja. Aber sie hat nichts mehr gesagt. Zu mir, oder ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Zu meinem Bruder hat sie wohl was gesagt. Weißt du was? Ja, bei dem ist das so, der wollte nie darüber sprechen. Mhm. Der hat aber einmal, als sie jugendlich waren, dann doch mal ein bisschen was rausgelassen. Und er meinte, sie hatte wohl das Messer noch im Bauch sitzen. Mhm. Ja, und sie hätte wohl gesagt, das wird so wehtun und der sollte es rausnehmen. Mhm. Und das hat er dann wohl auch gemacht. Und ja gut, ne, hinterher, sag ich mal, weiß man mehr, ein Kind weiß das halt nicht, dass man das natürlich so erste-hilfe-mäßig nicht machen sollte. Aber gut, das kann das Kind nicht wissen. Das ist ganz klar, aber es hat mein Bruder, sag ich mal, nie wieder losgelassen und er ist, ich sag mal, an Drogen oder im Drogensumpf gelandet als Jugendlicher, an Schizophrenie erkrankt und lebt heute mit 40 Jahren im betreuten Wohnen und ist völlig aus der Welt. Nora, nochmal zu dem Tathergang. Der Vater ist dann in den Keller geflüchtet oder gegangen, hat irgendeine giftige Substanz getrunken. Genau. Woher wusste man überhaupt, dass er im Keller ist? Das weiß ich nicht. Also das war ja ein Mehrfamilien- oder so Mehrparteienhaus. Das war so sozusagen unsere Eingangstür, war gegenüberliegend, gab es Nachbarn direkt, weiß ich nicht, einen Meter entfernt. Da standen ja auch irgendwie Leute. Ja, vielleicht haben die das irgendwie mitbekommen. Da muss irgendwer was mitbekommen haben. Also ich weiß nicht, wie viele Parteien waren da, vielleicht 10 Mietparteien. Ja. Das ist ja ein ungeheuerlicher Vorgang, eine ungeheuerliche Tat. Ja. Du warst klein, dein Bruder war noch klein, aber eben auch nicht so klein, dass ihr da keine Erinnerungen Genau. Deiner, du hast gerade das Schicksal deines Bruders beschrieben. Ja. Wie ist es dir denn in deinem Leben mit dieser Geschichte im Hintergrund ergangen bisher? Ja, also ich sag mal so, ich hatte halt viele Albträume immer, also ich glaube bestimmt 25 Jahre, so jede Nacht. So ein bisschen Paranoia, sage ich mal. Also bis heute braucht mir jetzt auch keiner irgendwie mal spontan von hinten auf die Schulter klopfen oder mich so ansprechen. Also es ist, man ist irgendwie wacher oder geräuschempfindlicher, sage ich mal. Also ich habe das zum Beispiel bei Geschrei, bei so bestimmten Tonlagen von Menschen, wo ich dann denke, oh Gott, was passiert da gleich? Ne? Ich meine, es muss ja nicht bei jedem was passieren, aber das ist dann irgendwie so drin. Ne? Wenn du an deinen Vater denkst, was für ein Gefühl hast du ihm gegenüber? Also heute gar keins mehr. Früher als Kind hatte ich immer noch Angst, weil ich auch irgendwie gezweifelt habe, hinterher ist er doch nicht tot. Mhm. Also ich vorneweg muss ich nochmal sagen, bevor das passiert ist, hatte er schon mal meinen Bruder entführt nach Tunesien. Also er war Tunesier. Mhm. Und meine Mutter hatte kurz bevor das dann passiert ist, dass sie halt ermordet wurde, hat sie uns immer noch so eingebläut, wenn er irgendwie mal hier aufläuft und ihr fahrt Richtung Flughafen, sollten wir total laut schreien und uns bemerkbar machen. Also das war schon klar, dass der Vater eine schlimme Figur war. So hat man... auf jeden Fall. Er wollte sich halt nicht trennen. Ne? Das war's. Hast du denn an deinen Vater auch irgendwie eine gute Erinnerung? Ja, also das Merkwürdige ist, dass er, wenn ich so an ihn denke, mal mit total leiser und ruhiger und sanfter Stimme gesprochen hat. Also jetzt nicht so der klassische Wüterich vielleicht, den man jetzt vor Augen hätte. Der ist selten ausgerastet. Das war auch immer irgendwie nachts. Ich weiß nicht, auch wahrscheinlich in Verbindung mit Alkohol. Hat er euch Kinder auch geschlagen? Nee, gar nichts. Ganz im Gegenteil. Total verwöhnt und verhätschelt. Das ist ja dann noch absurder. Dann hast du ihn so in Erinnerung, es ist eben auch der Mann, der deine Mutter ermordet hat. Ja, genau. Und vor dem wir auch ein paar Mal fliehen mussten, also haben wir uns einfach auf die Mutter verlassen. Wenn die sagt, jetzt geht sie ab über den Balkon, dann fragt man nicht mehr. Ne? Und man hört, dass da die Tür eingetreten wird. Ja. Nun ist das ja ungeheuerlich, wenn Kinder so etwas erleben und sehen. Hat man sich damals um euch ordentlich und richtig gekümmert danach? Ja, wir sind halt sofort, sag ich mal, von den Großeltern mütterlicherseits abgeholt worden. Die übrigens auch natürlich dadurch traumatisiert wurden. Also es ist ja nicht nur so, dass wir dann als Kinder irgendwie gelitten haben dadurch, sondern die haben ja auch ihre Tochter verloren dann. Und seid ihr bei den Großeltern aufgewachsen dann auch? Ja, bis wir so jugendlich waren und dann weiter übernommen, sag ich mal, weil aus gesundheitlichen Gründen das nicht mehr so möglich war für die von dem Onkel, also dem Bruder von meiner Mutter. Wenn man 6 Jahre alt ist, versteht man ja eigentlich eine solche Gewalttat nicht. Nein. Wie haben deine Großeltern dir oder euch das erklärt? Gar nicht. Also bei uns galt es irgendwie, nicht darüber zu sprechen. Das war halt ein bisschen blöd. Also es gab sozusagen das Verbot, darüber zu reden. Mhm. Das war ein riesiges Tabu, darüber durften wir nicht sprechen. Also es wurde uns auch eingebläut, wenn wir darauf angesprochen werden, unsere Eltern sind bei irgendeinem Unfall ums Leben gekommen. Das war ein Tabu. Total, ja, da war, ich weiß auch nicht, also wenn mein Opa, der war halt leider auch Alkoholiker, aber jetzt nicht, sag ich mal, bösartig in dem Sinne dabei, hat uns jetzt zwar nichts getan, aber wenn der, sag ich mal, besoffen war, dann hat er auch immer so Sprüche gemacht, ja, sind hier euer Vater der Verbrecher, der Mörder und weiß ich auch nicht. Das war für die, glaube ich, eine große Scham auch irgendwie, ich weiß nicht. Gab es denn den Moment in deinem Leben, du bist jetzt 39 Jahre alt, wo du, ich sag's mal so, den Frieden mit deinem Vater hast machen können? Ja, das auf jeden Fall. Also allein spätestens, ich war ja auch in Therapie, zwar erst so mit Anfang 30, aber doch. Also in dem Sinne Frieden in Anführungszeichen. Also verzeihen natürlich nicht, weil das geht nicht. Ne? Mhm. Also so eine Gewalt hat ist halt unverzeihlich. Aber dem gegenüber steht doch wahrscheinlich auch das ungeheuer Mitgefühl und Mitleid deiner Mutter gegenüber. Ja, klar. Obwohl ich da auch manchmal zu kämpfen hatte, also dass ich sozusagen irgendwann so in den Phasen, wenn man sich damit beschäftigt, mit seinem eigenen Trauma meinetwegen, hatte ich zwischendurch sogar auch, Vorwürfe an meine Mutter, dass ich so gedacht habe, wieso hat die es nicht kommen sehen, konnte ich es nicht besser schützen. Ich meine, heute weiß ich, es ging nicht mehr. Man konnte das wirklich nicht wirklich erahnen. Ne? Ja, naja, natürlich. Ja. Vor allen Dingen ist es auch sehr schwer für dich, das im Nachhinein zu rekonstruieren. Ja, klar. Es ist einfach eine furchtbare Tat, furchtbares Unglück, das über euch gekommen ist. Ja. Und apropos, wo ich jetzt mich nochmal gemeldet hatte, auch bei dem Stichwort Tatort, was ich auch erst im Erwachsenenalter erfahren habe, ist die Wohnung, darüber habe ich ja nie nachgedacht. Das war wohl, also vom Weg von der Küche bis zum Flur ist ja viel Blut gewesen. Mhm. Das macht ja gar nicht die Polizei, da habe ich auch nie irgendwie drüber nachgedacht, ist ja klar, das musste der eigene Bruder, also von meiner Mutter, musste das reinigen und der eigene Vater von ihr. Mhm. Und dadurch wurden die auch nochmal, traumatisiert und das hängt ehrlich gesagt bis heute irgendwie der ganzen Family noch nach. Das glaube ich. Das Merkwürdige. Liebe Nora, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Du hast gesagt, dass du in einer Therapie warst. Ja, für mich ist das, jetzt auch schon weit weg und in Ordnung, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Ich wünsche dir dennoch alles Gute. Ja, danke. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, okay. Tschüss, Nora. Alles klar. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute nach Tatort Familie. Was ist in eurer Familie schon Schlimmes, Dramatisches, Erschütterndes passiert? Meldet euch per Telefon oder per Mail domian@wdr.de. Hier ist Kim. Kim ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kim. Was ist in eurer Familie passiert? Ja, ich bin mit 1,5 Jahren von einem Ehepaar adoptiert worden, die einen Kinderwunsch hatten. Sie hatten vor mir schon einen Jungen adoptiert, weil sie aus gesundheitlichem Aspekt nicht selber Kinder kriegen konnten. Mhm. Und ja, ich bin dann auch in dieser Familie bis zum 3. Lebensjahr ganz ruhig aufgewachsen erstmal. Und dann kam aber doch noch eigener Nachwuchs von dem Ehepaar. Mhm. Ein Junge und dann später ein Mädchen. Ja, und da herrschte immer eine Form der Hierarchie und das hieß, wird einen Ton angegeben und man darf kein Nein sagen, sondern man muss immer Ja sagen. Also die eigenen Kinder wurden bevorzugt? Und die Adoptierten wurden etwas auf die Seite gestellt, obwohl der adoptierte Bruder, der Ältere, aufgrund seiner schweren Vorgeschichte, dass er in Pflegefamilien vorher schon war, einen gewissen Status dort hatte. Mhm. Ja, und dann wuchs ich ganz normal heran auch. Und ab meinem 9. Lebensjahr war es dann so, dass mein eigener älterer Stiefbruder mit seinen Freunden zusammen angefangen hat, mich zu vergewaltigen. Ich muss nochmal kurz unterbrechen, Kim. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du, oder habe ich das falsch verstanden, dass du bei der Familie bis zu deinem dreieinhalbten Lebensjahr warst? Nein, ich war die ganze Zeit, aber da kamen dann die Geschwister. Da kamen die Geschwister, ja. okay, dann habe ich es falsch. Genau. Ja, So, ja, und dann passierte das, was du gerade erzählt hast. Genau, ab meinem 9. Lebensjahr. Und das war sämtliche Sparten der Gewalt. Also es war verbale Gewalt, was ja auch eine schlimme Art der Gewalt ist, indem man psychisch wirklich fertig gemacht werden kann. Mhm. Und natürlich die körperliche Gewalt bis hin zur sexuellen Gewalt. Und wo man ja in dem nicht gegen ankommt. Und die Eltern haben das gewusst. Sie haben auch meinen älteren Stiefbruder einmal erwischt bei mir im Zimmer, haben es aber so abgetan. Na, das war ja nicht so schlimm und das hast du ja wieder vergessen. Der Stiefbruder war zu der Zeit wie alt? Der war 14 und seine Freunde waren 15, 16. Über welchen Zeitraum hinweg ging das so? Dieser Zeitraum hat sich gezogen bis zu meinem 36. Lebensjahr, aber dann nicht mehr durch meinen Stiefbruder weiter, sondern dann über meinen Ex-Partner. Jetzt bin ich etwas sprachlos. Das heißt, du hast letztendlich sexuelle Gewalt erfahren von deinem 9. Lebensjahr bis zu deinem 36. Lebensjahr? Ja, ja. Und ich habe versucht, also dagegen auch vorzugehen. Bleiben wir mal eben bei der Familie noch. Ja. Das heißt, der Stiefbruder hat das bis zu deinem wievielten Lebensjahr mit dir gemacht? Der hat es bei mir bis zum 20. Lebensjahr gemacht. Und eben nicht alleine, sondern mit seinen Freunden? Mit seinen Freunden. Und mir wurde seitens der Eltern bis heute nicht geholfen, sondern es wird schützend die Hand über ihn gehalten, das heißt, und gesagt, dass es nicht so war. Das heißt, du hast eine permanente Vergewaltigung erlebt von deinem 9. Lebensjahr bis zu dem 20., wo du schon eine erwachsene junge Frau warst. Ja. Wie hast du das, als du erwachsen wurdest, 17, 18, 19, wie hast du das denn aufgenommen, aufgefasst, was da passiert mit dir durch den Stiefbruder? Für mich war es so, ich war sportlich sehr begabt. Ich habe im Leistungsbereich Tennis, Squash, Tischtennis, Skifahren und Extrem Mountainbiking einfach die Komponente gesucht. Habe versucht, es da auszugleichen. Das heißt, ich habe mich dann 6-7 Stunden auf dem Tennisplatz aufgehalten, nur um dieser Gewalt zu entgehen. Und habe mich dann irgendwann mal meiner Großmutter anvertraut. Aber als die verstorben war, hat es nichts genützt weiter irgendwo. Und ich habe auch keine Hilfe erfahren. Wie hat sie denn reagiert, die Großmutter, als du es erzählt hast? Die war schockiert, aber natürlich die Leute aus der Generation, die halten einfach den Mund dann. Ne? Was war das für eine Großmutter? Von welcher? Von adoptivmütterlicherseits. Adoptivmütterlicherseits. Ja. Aber sie war schockiert. Die war schockiert, ja. Und die hat ihn auch nicht so annehmen können als Enkelkind wie mich oder wie meine jüngere Schwester. Du hast später mit diesen Adoptiveltern auch nochmal darüber gesprochen? Ja, und zwar war das vor 3 Jahren, jetzt sind es knapp 4 Jahre her, wo ich dann beruflich vom Ausland zurückgekommen bin. Und durch dieses, was mir passiert ist, dieses Trauma, einen Zusammenbruch hatte. Ja. Und die Adoptiveltern haben mich mit Hilfe eines fremden Arztes, der schon über Jahre nicht mehr mein Hausarzt war, eine Einweisung in die Geschlossene mitgebracht und mich auch dort gleich hingebracht. Das heißt, ich bin mit dem Zug angekommen, bin aus dem Zug ausgestiegen am Bahnhof, bin in das Auto eigentlich der Mitpeiniger, meinen Adoptiveltern, zur Psychiatrie gefahren, dort auf die Geschlossene gebracht und sie haben mich um Verzeihung gebeten, wo ich gesagt habe, dass ich das nicht verzeihen kann. Sie haben dich in der Psychiatrie um Verzeihung gebeten? Ja. Weil sie da ein schlechtes Gewissen hatten aufgrund dessen, was vorgefallen ist und du so akut, weil es dir akut so schlecht ging? Aufgrund dessen, ja. Mhm. Und sie haben dann gesagt, dass mir dort geholfen wird, da ich schizophren wäre. Mhm. Das heißt, sie haben das, was passiert ist, mir schon als Schizophrenie angedichtet, dass ich etwas erzähle, was ja gar nicht so war. Aber sie haben dich um Verzeihung gebeten. Für was haben sie dich um Verzeihung gebeten? Um ihr Gewissen zu beruhigen, um einfach zu sagen, wir haben hier nochmal etwas getan, um unser Ansehen nicht ganz in einem schlechten Licht zu stellen. Bedeutet denn dieses um Verzeihung bitten, dass Sie die Taten anerkennen, die passiert sind? Nein. Ach, das definitiv nicht. Das instinktiv nicht, nein. Aber da verstehe ich nicht, für was Sie um Verzeihung bitten. Um Ihr Gewissen beruhigt zu haben in dem Moment. Ja, das habe ich schon verstanden. Sagen, aber ja. für was bittet man um Verzeihung, wenn man nicht sagt, um was es geht? Ja, weil Sie einfach für sich das so damit abgetan haben. Das ist so deren Form immer, um sich von etwas wegzudrehen, zu sagen, ja gut, wir haben unser Möglichstes getan, sind darauf zugegangen, aber im Endeffekt möchte der andere doch nicht einlenken. Gab es Überlegungen deinerseits, diese Menschen anzuzeigen, inklusive den und die Täter? Ja, vor 3 Monaten. Und mir ist dann seitens der Justiz gesagt worden, dadurch Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Sachen. Ich meine, das stimmt. Aber dadurch, dass man darüber keine Nachweise hat, da ich als Kind dann nicht zu einem Gynäkologen gegangen bin, weil das verboten wurde. Und dieses Ganze, haben sie gesagt, ist erstens verjährt und zweitens hätte man keine Beweise, das nachzuweisen. Nee, mit dem Kindesmissbrauch, das ist nicht so einfach mehr mit dem Verjähren. Hast du dich denn mit einem Anwalt zusammengesetzt? Ja, aber dadurch, dass ich keine Rechtsschutzversicherung habe, dadurch, dass ich damals, wo ich dann in die Psychiatrie gekommen war, alles verloren hatte, muss man das nehmen, was man als Anwalt dann bekommt. Ne? Okay, da werden wir gleich mal gucken, dass wir dich noch präziser beraten. Wärst du denn heute noch bereit, diesen Schritt zu gehen? Auf jeden Fall, weil nur dadurch, also man kann Therapien machen, wie man möchte. Man kann dieses Trauma so therapieren, dass man einfach sagt, okay, es kommt nicht mehr so hoch, dass es mich dirigiert, sondern dass ich es dirigieren kann. Und wichtig dafür ist aber für mich, einfach diesen Prozess zu machen, um wirklich hinterher zu sagen, so, hier hast du eine Grenze überschritten und hier habe ich mein Recht und ich bekomme hier mein Recht, weil du hast mir meine Lebensqualität genommen. Und du hast auch keine Angst davor, dass, wenn es dann zu einem Gerichtsverfahren käme, dass du dann im Detail alles erzählen musst noch einmal und... Habe ich kein Problem mit, weil ich vieles hinter mir lassen musste, weil ich dadurch bestimmt worden bin über Jahre durch dieses Trauma. Jetzt aber noch ein Wort zu der Sache, die du vorhin noch gesagt hast, dass du quasi von diesem einen Unglück ins nächste gekommen bist. Wer hat dir das angetan bis zu deinem 36. Lebensjahr? Das war mein Ex-Partner und anfangs war das ganz toll. Für mich war es schön, da ist jemand, der sich interessiert, der auch meinen Sport mit so auffängt und halt auch die Wochenenden, sage ich mal, sagt, okay, die ist beim Sport, was ja sonst eigentlich immer die Zeit ist in einer Partnerschaft, um intensiv sich auch noch weiter kennenzulernen. Ja, und ich habe ihm dann davon erzählt und für ihn war das eine Spinnerei. Und ich habe damals halt nicht gemerkt, dass er schon Probleme mit sich selbst hatte und das hat er dann an mir ausgelassen. Und das war auch irgendwo eine Art Eifersucht, die er entwickelt hat, weil ich dann Ausbildungen gemacht habe. Das heißt, ausgelassen heißt, dass er dich auch zur Sexualität gezwungen hat? Da hat er mich dann später zugezwungen, als ich dann irgendwann gesagt habe, du, ich möchte das nicht, wenn wir gestritten haben, das kann ich nicht. Als du damals noch in den Fängen von deinen quasi Pflegeeltern oder dem Stiefbruder warst und du schon älter wurdest, gab es da mal den Moment, dass du gedacht hast, ich gehe jetzt, ich bin 17 Jahre alt, ich gehe einfach mal zur Polizei und erzähle das alles? Nein, weil ich einfach aufgrund der Adoptiveltern in so einer Hörigkeit drin war, dass ich, mir wurde klar beigebracht, du bist adoptiert, du bist ein Nichts und selbst wenn du zur Polizei gehst, dir wird nicht geglaubt. Hat der Stiefbruder gedroht? Der hat gedroht. Er hat mir ein Messer in den Hals gehalten und hat mir gesagt, wenn ich was erzähle, dann bringt er mich um und er findet mich und seine Freunde auch. Auch das ist eine unglaubliche, ungeheuerliche Geschichte, Kim, die du erzählst und die du erlebt hast. Sehr erschütternd finde ich das. Wir werden dich jetzt nochmal zurückrufen, das heißt mein Psychologe. Das geht einmal nochmal um die Beratung, was die rechtlichen Aktivitäten anbelangt. Und du kannst gerne auch noch ein paar Worte mit meinem Psychologen, ein paar persönliche Worte sprechen. Ja. Ich hoffe sehr, dass wir dir gleich etwas weiterhelfen können und dass diese Menschen, die ja alle noch leben, so habe ich es verstanden. Ja, die leben noch. Ja, dass die alle zur Rechenschaft gezogen werden. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, Kim, und der Jürgen ruft dich an. Dir wünsche ich von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. 1:25 Uhr. Unser Thema heute Nacht, Tatort Familie. Und ich bin jetzt verbunden mit Mustafa. Mustafa ist 43. Guten Morgen, Mustafa. Guten Morgen. Hallo, Mustafa. Hi. So, du hast dich auch zu dem Thema gemeldet. Was ist in deiner Familie passiert? Also in meiner Familie ist Folgendes passiert. Also ich sage, was Mustafa, bin 43 Jahre alt, habe ein Kind von 3 Jahren, das sind mittlerweile fast 4 ist, und habe vor 2 Jahren die Diagnose bekommen, dass ich Parkinson habe. Ja. So, und vor einem halben Jahr habe ich von einer Freundin getrennt, mit der ich das Kind habe. Mhm. Und vor der Trennung war alles okay. Hat die Trennung etwas mit der Diagnose zu tun? Ich sage ja, meine Freundin sagt nein. Sie hat sich von dir getrennt? Nee, ich habe mich von ihr getrennt. Weil die Diagnose wichtige Dinge dazu beigetragen haben, dass die Beziehung nicht mehr funktionierte. Mhm. War es Folgendes. Ich benutze ein Medikament, das nennt sich Pramipexol. Mhm. Und dieses Pramipexol führt dazu, dass man ein erhöhtes Sexualverlangen hat. Mhm. Und das führt natürlich auch in der Beziehung zu Problematiken, wie zum Beispiel, dass ich mehr Sex haben wollte, wie ich mehr geben konnte und. Ja. So, warum ich aber wirklich anrufe, ist, dass ich heute meine Tochter nicht sehen darf. Mhm. Aber wie hast du das denn damals begründet, als du dich dann von deiner Freundin getrennt hast? Ausschließlich wegen dieser Sache? Nee, ich habe dann jemanden kennengelernt. Und hab dann gesagt, dass ich mich von ihr trenne, weil ich jemanden kennengelernt. Ach so, okay, da war eine andere Frau im Spiel dann. Genau. So, jetzt kannst du deine Tochter nicht mehr sehen. Nein, ich darf meine Tochter nicht mehr sehen. Warum? Weil ich Parkinson habe. Wie, weil du Parkinson hast? Deshalb darfst du dein Kind nicht sehen? Genau. Das verstehe ich nicht. Das ist doch keine Begründung. Kein Richter der Welt wird das so entscheiden. Doch, war aber so. Zwar war das so, dass ich vor Gericht war. Und der Richter sagt zu mir, dass ich eine Impulsstörung hätte. Da fragte ich den Richter, wollen Sie wissen, ob ich eine Impulsstörung habe? Dann sagt er, Ihre Frau hat auch gesagt, dass Sie nach der Trennung eine Freundin hatten. Ich sagte ja. Und mit dieser Freundin habe ich in einer Saunalandschaft 6-mal Kontakt gehabt. Das stimmt ja auch. Und daraufhin schließt der Richter hin, dass ich eine Impulsstörung habe. Was ist denn eine Impulsstörung? Eine Impulsstörung ist, dass ich von jetzt auf später Sex bräuchte und dass die Gefahr stehen würde, dass ich gegen meine Tochter gehen würde. Also dass ich praktisch pädophile Neigung haben könnte. Ach, jetzt verstehe ich. Das heißt, es gibt auch einen Zusammenhang zwischen, der Richter sieht einen Zusammenhang zwischen deiner Erkrankung, sprich diesem Medikament, was du einnimmst, genau. Das dich zu mehr Sexualität aktiviert und, genau. Und seine Entscheidung, dass du dein Kind nicht sehen darfst, weil die Angst haben, dass du dich an deinem 3-jährigen Kind vergehen könntest. Genau. Das ist doch völlig absurd. Doch, so ist es aber. Du darfst dein Kind überhaupt nicht sehen? Doch, ich darf mein Kind sehen. Ich durfte bis dabei mein Kind jede Woche einmal die Woche 3 Stunden sehen mit Aufsicht des Jugendamts. Das heißt praktisch, du darfst dein Kind holen mit Aufsicht des Jugendamts. Du darfst aber nicht in dein Haus. Du darfst nicht, wenn deine Kleine sagt, Papa, ich muss auf Toilette, kannst du mir die Windel wechseln? Und dann sagt das Jugendamt, ja stopp, ich gehe mit der Kleinen auf Toilette, die dürfen das nicht. Gab es denn in irgendeiner Form einen... Nein. Du weißt, was ich fragen will. Nein, Gottes Willen, im Leben, nein, nicht annähernd. Also nicht annähernd früher, es gab nicht irgendwie mal einen Vorwurf, dass nein. du diesbezüglich nein. irgendwie veranlagt bist? Nein, gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Hast du deine Ex-Freundin in Verdacht, dass sie das so lanciert hat? Ja, natürlich, hat sie das. Das ist ja ungeheuerlich. Das heißt, es gab eine Gerichtsverhandlung, du hattest einen Anwalt und der Anwalt konnte das nicht verhindern? Ja, das war so, dass du musst dir vorstellen, du bist vor Gericht. Du weißt auch nicht warum. Ich weiß ja nicht, warum ich vor Gericht bin. Das ist so musst du dir das vorstellen. Und du wirst vor Gericht so runtergemacht, dass wir die Worte finden. Wir haben eigentlich eine glückliche Beziehung und wir finden Worte vor Gericht. Mhm. Ich konnte nicht argumentieren. Ich konnte nicht sagen, was los ist. Sie sagte zum Beispiel auch vor Gericht, dass ich mal gesagt haben sollte, dass wenn sie mir die Kleine wegnimmt, ich komme ursprünglich aus meiner Eltern kommen aus Algerien, dass ich da die Kleine führen würde. Mhm. Und das sagte sie zu dem Richter, dass sie mit einem Gerichtsbeschluss sagt sie dem Richter, dass ich gesagt habe, dass ich meine Kleine führen würde. Das würde ich aber niemals machen, weil erstens arbeite ich jetzt seit 20 Jahren, zweitens habe ich hier ein Haus, ich habe keinen Bezug zu meinem Land, ich liebe meine Tochter über alles, ich würde nie was mich anders tun. Du sagst gerade, du wusstest gar nicht, warum du vor Gericht stehst. Das musst du doch wissen. Du hast einen Anwalt gehabt, du musst doch irgendeine Klärung sollte doch erzielt werden vor Gericht. Um was ging es denn? Vor Gericht ging es um das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Okay, gut, da haben wir schon den Grund, ja. Ja, das war der Grund. Mhm. Der Grund, das habe ich gleich abgenommen bekommen, weil meine Freundin gesagt hat, dass ich mal gesagt haben soll, wenn ich meine Kleine nicht sehen darf, würde ich es entführen, würde ich niemals tun, das ist absolut Schwachsinn. Ja. Yeah. Aber das Hauptproblem ist, ich darf meine Kleine nicht sehen, weil ich Parkinson habe. Jetzt erklär mir das nochmal, das habe ich gar nicht verstanden mit der Sauna, wie der Richter das erklärt hat. Du erklär es nochmal. Ich hatte nach der Beziehung hatte ich eine Freundin. Ja. Mit der Freundin habe ich nur so eine Saunalandschaft besucht. Eine Saunalandschaft, einfach mal so besucht, ja. Okay. Genau. Und in der Saunalandschaft hatte ich auch wirklich sexuellen Kontakt. Das stimmte. Mit der Frau? Mit der Frau, genau. Ja, okay. Und dann daraufhin wurde ich des Hauses verwiesen. Des Hauses, des Saunahauses? Genau. Mhm. Und diesen Brief hat meine Frau, meine Ex-Freundin entdeckt. Woher wusste sie denn überhaupt von diesem Vorfall in der Sauna? Weil sie zwischendurch mal den Schlüssel gehabt hat von meinem Haus. Nochmal, ich habe sie akustisch nicht verstanden. Woher wusste deine Freundin von diesem Zwischenfall in dem Haus, in der Sauna? Weil sie noch einen Schlüssel gehabt hat von meinem Haus, von unserem Haus, und sie zwischendurch noch ihre Sachen, restlichen Sachen rausgeholt hatte und ihre Briefe noch in unserem Haus kamen. Das heißt, sie hat den Briefkasten aufgemacht, wollte ihre Briefe rausholen, sah den Brief mit meinem Namen und hat den Brief geöffnet. Ah, okay. Und da stand, was, von wem kam dieser Brief? Von der Saunalandschaft, dass ich ein Jahr Hausverbot habe. Ah, okay. Jetzt ist das klar. Und so kam es dann vor Gericht. Genau. Wobei das natürlich auch absurd ist. Gut, du hast Mist gebaut oder ihr habt Mist gebaut da in der Sauna. Genau, haben wir. Aber dann einen solchen Zusammenhang zu stricken mit deinem Kind, kombiniert mit der Erkrankung und diesem sexanregenden Medikament, ist ja eine Ungeheuerlichkeit. Was sagt denn dein Anwalt dazu? Ja, ich muss mal ein bisschen Schutz nehmen. Mein Anwalt sagte zu mir, wir sollen in Berufen gehen, wir sollen zum obersten Gerichtshof gehen. Aber ich war so vom Kopf gestoßen, weil ich hatte mit der Situation nicht gerechnet. Ich hatte nicht gerechnet, dass meine Frau sagt, ich könnte pädophile Neigung haben. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Richter dann mit der draufspringt und zu mir sagt, siehst du, das ist eine Impulsstörung. Da habe ich gesagt, was? Ja, weil du mit deiner Freundin in einer Saunalandschaft den Kontakt hat. Verstehe. Der Richter sagt, der Rechtsanwalt, dein Anwalt sagt, weitergehen, sich dagegen wehren. Genau. Willst du es letztendlich tun? Zu dem Zeitpunkt nicht, aber jetzt möchte ich wieder tun. Ja. Dazu würde ich dir auch dringend raten. Dringend. Auch wenn du denkst, das halten meine Nerven nicht aus, aber das ist, finde ich, so ein Unrecht, dass dir da angetan wird, dagegen muss man sich zur Wehr setzen. Ja. Gibt es in irgendeiner Form noch Kontakt zwischen dir und deiner Ex? Ja, wenn sie Geld braucht oder wenn sie Sachen braucht für die Kleine, dann schreibt sie mir. Aber man telefoniert nicht und man spricht nicht miteinander. Mhm. Ich habe sie mehrmals angerufen und gesagt, du, kann ich die Kleine mal eine Stunde sehen, eine Stunde? Mhm. Nein. Kann ich die Kleine mal mit ihr auf dem Hof spielen? Nein. Mhm. Ich möchte den Kontakt abbrechen. Also ich möchte, ich darf meine Tochter nicht sehen. Verstehe. Und also Mustafa, setze alles in Bewegung, dass du dein Recht bekommst. Wenn das so stimmt, wie du es mir gerade erzählt hast, und ich habe meine Intuition ja, glaube ich, dass du mir die Wahrheit sagst, ist das wirklich ein Skandal. Ein Skandal ohnegleichen. Das ist eine Diskriminierung aller Menschen, die diese Erkrankung haben, weil sie nun mal dieses Medikament nehmen, und eine hanebüchene Verknüpfung hin zur Pädophilie, daraus das zu schließen. So war das, du mir nicht anders, genauso wie ich es erzählt habe. Mhm. So, dann wünsche ich dir von Herzen alles Gute und ich wünsche dir, dass du den Kampf gewinnst und dass du dein Recht kriegst und dass deine Tochter wieder einen ordentlichen Bezug zu ihrem Vater bekommt und einen Kontakt. Dankeschön. Alles Gute von Herzen, Mustafa. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und es geht weiter mit Nadine. Nadine ist 29. Guten Morgen, Nadine. Hallo, Domian. Hallo, Nadine. Was ist in eurer oder deiner Familie passiert? Also erstmal, als ich das Thema gehört habe, habe ich mich total angesprochen gefühlt. Habe schon mehrere Themen von dir, wo ich überlegt habe, anzurufen. Aber das passt eigentlich wie Faust aufs Auge. Mhm. Erzähl mal. Also ich wurde im Alter von 8 Jahren missbraucht von meinem Erzeuger bis zu meinem 16. Lebensjahr. Mhm. So. Von deinem eigenen Vater? Ja, genau, ja. Ich möchte nicht Vater nennen. Ich verstehe das gut. Erzeuger ist okay. Ja, das finde ich, kann ich gut verstehen. Bist du das einzige Kind in der Familie? Nein. Ich habe noch 2 Brüder und eine Schwester. Wie, ist die Schwester älter oder jünger als du? Nein, die ist 14 Jahre jünger als ich. Mhm. Das war am Ende auch der Grund, warum ich die Initiative ergriffen habe, ist dann doch endlich anzuzeigen. Weil ich Angst hatte, das geht weiter. Ah ja, aus Verantwortung deiner Schwester gegenüber. Ja, genau, also wegen mir hätte ich es nie gemacht, aber aus Verantwortung der Kleinen gegenüber, ja. Lass uns mal zurückgehen in die Anfänge. Du warst 8 Jahre ja. alt. Wie fing es damals an? Was hat er getan? Also ich meine, ich war ein sehr frühreifes Kind. Also das habe ich in der Therapie aufgearbeitet, dass es wirklich so war. Bravo war damals schon ganz spannend. Vor allen Dingen diese Aufklärungsseiten mit meiner Freundin zusammen. Ganz feine Sache. Und irgendwie hat er das dann mitbekommen. Und meine Psychologin meinte auch, dass es vielleicht schon viel eher losgegangen ist, aber dass ich mich erst mit 8 Jahren dran erinnern kann. Weil eigentlich, 8-jähriges Kind sucht jetzt nicht so diesen sexuellen Kontakt. Mm, mm. Und wie sind deine ersten Erinnerungen daran? Meine ersten Erinnerungen sind, dass wir in meinem Kinderzimmer sind, dass er gute Nacht sagen will, dass er mir sehr nahe kommt. Und dass ich seine Hand nehme und bei mir einen Clip reinstecke und dabei lache. Mhm. Also es war eher so ein Spiel von mir. Mhm. Und weiß ich auch nicht, warum ich das getan habe. Das weiß ich bis heute nicht. Aber War das die erste Zeit, waren das dann solche Spielereien, in Anführungszeichen, die er mit dir gemacht hat, die aber stark übergriffig waren und ins Sexuelle gingen? Oder ging es schon in Richtung Vergewaltigung? Nein, es waren eigentlich sexuelle Spielchen, Machtspielchen. Mhm. Gab es? Also in meiner Familie gab es auch nicht viel Liebe. Mhm. Und ich hatte natürlich einen Stein im Brett bei meinem Erzeuger dann, weil ich ja alles das gemacht habe, was er dann wollte, mich ja nicht gewehrt habe in dem Sinne und habe natürlich dann auch bevorzugte Dinge bekommen und als Kind ist man dann ja da beeinflussbar. Mhm. Also ich habe eigentlich immer gelernt, dass man Liebe über Sexualität bekommt. Mhm. Mhm. Kam es im Laufe der Jahre dann zum Geschlechtsverkehr? Nein. Bis zum Schluss nicht? Bis zum Schluss nicht, nein. Also er hat, wo ich dann 15 war, hat es dann öfter probiert gehabt, aber es hat dann Gott sei Dank nie geklappt. Mhm. Ich denke mal, weil er auch sehr unsicher war und ja, also er hat schon von Anfang an gewusst, dass es sehr wohl ein Fehler ist, was er da macht. Bis ich habe das mit 8 Jahren ja gar nicht begriffen. Wie hast du das empfunden, was du da machen musstest oder was er mit dir gemacht hat in den ganz jungen Jahren? Domian, es war normal. Es war normal. Ich hatte doch auch niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Ich dachte, das ist in jeder Familie so. Mhm. Ich hatte doch keinen Vergleich. Das war nicht das Gefühl, das ist irgendwie was Unrechtes oder was irgendwie... Nein, damals nicht. Nein. Ich habe in der Schule haben wir dann Vererbungslehre gehabt. Und da ist mir fast alles aus dem Gesicht gefallen, als ich dann gehört habe, also als ich dann über diese Vererbungslehre mitbekommen habe, was er dann mit mir macht. Mhm. Da warst du wie alt? 12, 13, 14? Ja, 13, 14. 13, 14. Lass uns mal deine Mutter ins Spiel bringen. Ja. Hat deine Mutter irgendwie irgendwas gemerkt? Glaubst du das? Ich denke nicht, dass sie was gemerkt hat. Also er hat immer alles sehr gut organisiert. Also es ist dann am Ende so gewesen, dass sogar eine Kamera am Hausflur hing. Ich hatte mein Zimmer parterre und die elterliche Wohnung war oben drüber. Mhm. War halt so ein Mehrfamilienhaus und wir haben eben beide Etagen bewohnt. Und er hatte dann auch eine Kamera aufgestellt und hat dann immer bei jedem Geräusch, oh Gott, jetzt kommt sie oder nee, doch nicht, ist bloß auf Toilette gegangen oder so. Also meine Mutter hat das, glaube ich, nie mitbekommen. Meine Oma hat nebenan ihr Zimmer gehabt, die hat es definitiv mitbekommen, auch wenn sie es bis zum Schluss abgestritten hat. Ist das die Mutter deines Erzeugers? Ja, genau. Ja. Als du dann begriffen hast, dass da irgendwas schief läuft durch den Schulunterricht, wie du es gerade beschrieben hast, warst du da geneigt oder gab es da eine Überlegung, dass du dich jemandem offenbarst? Ja, habe ich auch getan, aber mit dem Nachdruck, ist ja für sich zu behalten, weil also meine Familie ist mir auch heute noch sehr heilig. Ne? Wem hast du es denn gesagt damals? Einer befreundeten, also von meiner Mutti, die beste Freundin, der habe ich das erzählt damals. Ach, also eine erwachsene Frau. Und was hat die gesagt? Genau, ja. Na, sie hat das dann halt zur Anzeige gebracht. Alles hinter meinen Rücken. Und ich wurde in der Schule dann abgefangen. Und von der Polizei. Ja, nur um es zeitlich alles einzuordnen. Ja. Wie alt warst du da, als das 14. Also da war ich 14, ja. Okay, aber es ging ja noch bis 16 weiter. Ja, ja. Erzähl mal, wie das jetzt hier ging mit der Anzeige. Ja, also die Anzeige wurde dann halt gemacht und weil ich aber zu dem Zeitpunkt, also ich war einfach unsicher, ich war so für mich alleine und ich hatte einfach nur Angst, dass die Familie auseinanderbricht. Mhm. Nur wegen mir, weil das hat man mir ja auch öfter an den Kopf geknallt, dass wegen mir das alles passieren könnte, habe ich dann gesagt, es war nicht so. Mhm. Und er hat ja dann auch gesagt, es war nicht so und dann war das halt so. Ne? Aber spätestens seit diesem Moment muss doch deine Mutter extrem gewarnt gewesen sein. Ja, war sie ja auch. Und dennoch ging es weiter? Dennoch ging es weiter, ja. Bis zu deinem 16. Lebensjahr? Ja, also meine Mutter war dann eifersüchtig auf mich, je fraulicher ich wurde. Mhm. Und je mehr sie den Eindruck hatte, dass es da weiterläuft. Und ja, also es war dann das Verhältnis, es war absolut katastrophal auch meiner Mutter gegenüber. Aber das heißt doch, sie wusste es. Ja, Domian, aber die heile Familie, die war einfach wichtiger. Dass man nicht zum Stadtgespräch war, also so, ja, es war eine kleine Stadt, also hat da wurde man denn, schnell zum Gespräch. Hat er denn, als du dann etwas älter wurdest, hat er dir in irgendeiner Form, wie wir es vorhin auch schon gehört haben, gedroht? Du darfst nichts sagen, wenn du was sagst, dann mache ich das und das? Also er hat gedroht, ja, aber ich habe das, also mein Erzeuger ist jetzt nicht jemand, den man unbedingt für voll nehmen würde. Aber dennoch hast du dich dann zunächst nicht getraut, irgendwie etwas doch nach außen zu geben. Das Krasse, die Entwicklung war ja dann wirklich so gewesen, also ich sage mal, das war meine erste Beziehung, die ich geführt habe. Ne? Mhm, also ich war am Ende so durcheinander. Verstehe. Ich kann doch nicht meinen Vater lieben, das ist doch absurd. Das ist doch, also ich wusste überhaupt nicht. Ne, deswegen sagte ich vorher eingangs ja, ich habe eben immer gelernt, dass man Liebe über Sexualität bekommt. Und so, aber dann wurdest du 16 Jahre und dann war irgendwann doch Schluss. Was ist da passiert? Also ich wurde von der Polizei halt auch von, also zur Opferberatung hin, sie haben ja halt die Opferberatung vermittelt und mit der Opferberatung. Aber das heißt, die Polizei war dann doch weiter aufmerksam auf dich? Nee, also die schon im Alter von 14 Jahren. Also das war halt ein Prozess, dass ich sagte, ich möchte gerne. Also ich wollte erstmal auf, aber ich musste erstmal begreifen, was da überhaupt alles passiert ist, bevor ich das zur Anzeige bringe. Also das war für mich eigentlich total. Aber du hast es dann selbst, als du 16 warst, zur Anzeige gebracht? Ja. Ich war halt lange in Therapie. Ich war ein Jahr lang in Therapie und. Während dieser Zeit oder hinterher? Nein, während dieser Zeit. Während dieser Zeit. Und während du in der Therapie warst, hat er das immer noch gemacht? Nein, währenddessen hatten sich meine Eltern auch getrennt, unabhängig davon, dass ich das Ganze zur Anzeige gebracht habe. Okay, das ist ein bisschen kompliziert, wann die Anzeige, aber das ist jetzt auch gar nicht so ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass die Anzeige dann irgendwann stattgefunden hat, ungefähr als du 16 Jahre alt warst. Genau. Was ist dann aus dieser Anzeige geworden? Bewährungsstrafe. Ja. Wie hat er sich geäußert vor Gericht? Gar nicht. Er hat sich vor Gericht gar nicht geäußert. Ich war damals noch so gutmütig und habe gesagt, ich möchte gern, dass er begutachtet wird, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er ein normal denkender Mensch ist. Die Begutachtung hat es dann auch. Also, Tomia, du musst dir das vorstellen, vor Gericht, ne? Vor Gericht. Da hatte ich manchmal wirklich das Gefühl, ich war der Täter und mein Erzeuger war das Opfer. Du warst mit im Gerichtssaal und er auch? Ja, genau. Und ja, er hat die Aussage verweigert? Ja, er hat alles über seine Anwältin. Also das Gutachten wurde dann halt vorgelesen und was er für eine schlechte Kindheit hatte. Und deine Mutter, wie hat die sich verhalten? Die war nicht mit im Gerichtssaal, das wollte ich nicht. Ich ihr verboten. Wie hat die sich hinterher dir gegenüber verhalten? Naja, also wie gesagt, sie hatte sich ja dann halt getrennt von ihm. Und also ich habe Kontakt zu meiner Mutter. Na, sie muss doch irgendwas zu dir gesagt haben. Sie muss doch gesagt haben, entweder, dass es ihr wahnsinnig leid tut oder... Meine Mutter konnte keine Bestellung beziehen, bis heute nicht. Bis heute nicht? Nein. Du bist jetzt 29 Jahre alt. Ja. Wie geht es dir seelisch zurzeit? Ach, eigentlich ganz gut. Das heißt, du hast eigentlich ganz gut. Du hast wahrscheinlich viel Therapie hinter dir. Ja, 10 Jahre Therapie. Hast du noch irgendwann noch mal Kontakt zu deinem Erzeuger gehabt? Notgedrungen, weil ja meine Geschwister alle jünger sind und jedes Mal, wenn ich eben merkte, er funkt zu sehr in unserer Familie rein, also ich habe ihn dann halt angeschrien und habe gesagt, dass er total krank ist und also ich bin dann eher auf Konfrontation gegangen. Du hast vorhin mehrfach gesagt, Familie ist wichtig und heilig und irgendwie ist es mir heute immer noch wichtig, hast du gerade gesagt. Ja. Aber da beziehst du ihn nicht mehr mit ein. Nein, Gott sei Dank. Meine Familie. Nein. Siehst du den Tomian, ich behandle ihn im Kopf oder auch wenn ich dann wirklich mal auf ihn treffe, also es ist einmal passiert seitdem wieder, behandle ich ihn wie jeden anderen Menschen in meinem Leben auch. Und er hat auch im Vier-Augen-Gespräch nie mal einen Ausdruck des Bedauerns zu dir gesagt. Nein. Eine Entschuldigung. Nein. Domian, als die Bewährungsstrafe vorbei war, hat er meine Mutter angerufen und hat gesagt, komm, wir machen jetzt einen Sekt auf. Also das ist doch, ne? Der Mann ist einfach nur krank. Wie oft siehst du deine Mutter noch? Wie ist der Kontakt? Meine Mutter sehe ich fast täglich. Wir wohnen hier relativ nah beieinander. Spricht man noch über diese Vorfälle? Nein. Und du hast es für dich aber jetzt auch so abgebucht und ihr vergeben? Ja. Jein. Nein, ich finde es auch schwer. Also eigentlich hat sie sich gravierend mitschuldig gemacht, finde ich. Natürlich. Ja, das hat sie. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. Nein. Vor allen Dingen mein Leben, das ist ja, also es lief ja dann wirklich, nachdem ich da halt die Anzeige gemacht habe und alles, lief es ja dann so, mich hat dann jemand übers Internet angeschrieben, wildfremder Mann. Mhm. Und bot mir dann auf einmal an, mir Geld zu bezahlen für Sex. Mhm. Und ich habe es dann halt gemacht, ne? Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das eventuell gefährlich ist oder... Aber das ist jetzt... So, naja, gut, okay. Mhm. Ja. Das ist jetzt noch eine neue Geschichte, die können wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Ja. Allerdings passiert das oft Menschen, die schweren sexuellen Missbrauch hinter sich haben, dass sie in solche Bereiche dann hineinkommen, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Nadine, darf ich dir noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ach du, Mian, ich glaube, das brauche ich nicht. Ich bin gut versorgt. Okay, das ist dann sehr schön. Ich wollte es dir nur anbieten. Ja. Liebe Nadine, danke, dass du uns aus deinem Leben erzählt hast, auch deine schlimme und gravierende Geschichte. Und ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1:50 Uhr, hier ist Helga. Helga ist 71. Guten Morgen, Helga. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Helga. Und Jan, am besten du fragst mich. Bitte? Am besten du fragst mich. Ja. Ich bin durcheinander. Ja. Das Thema heißt Tatort Familie. Ich gehe davon aus, dass auch in deiner Familie etwas Schlimmes passiert ist. Ja. Also ich habe als Waisenkind gestartet und bin dann von einer Frau im 9. Monat rausgeholt worden aus dem Waisenhaus und war dann bei der und dann kam Heimatvertreibung der Sudetendeutschen. Mhm. Und diese Frau war Sudetendeutsch, ich nicht. Meine Mutter war aus der Pfalz und die hatte mich aber dort gelassen, weil sie sich nicht heimgetraut hat mit dem ledigen Kind. Mhm. Und ich musste also jetzt mit der Sudetendeutschen Frau weg und dann hat die von da an immer gesagt, ich bin ihr eigenes Kind. Mhm. Also ihr leibliches Kind. Und du bist so auch aufgewachsen bei der Frau? Ja. Dass du immer dachtest, das ist meine Mutter. Ja, und die Frau hatte auch einen Mann gehabt und der war im Westen und der war Arzt und die haben sich wieder gefunden und dann hat die mich noch ein Vierteljahr irgendwie bei fremden Leuten gelassen und dann haben die mich aber nachgeholt, ja. Mhm. Mhm. Also das ist ja alles, diese Kriegswirren, das muss man sich mal vorstellen. Ich rufe deshalb an, weil mich das so erdrückt im Moment, was da über die Medien kommt. Und ich habe gedacht, das wäre alles... Wegen der Flüchtlinge, meinst du? Ja, alles. Das ist mir alles zu viel. Das ist alles... Mhm. Und ich stehe jetzt hier und... Das erinnert wahrscheinlich viele alte Menschen an die Zeit. Grausam. Es ist so grausam. Das ist früher. Aber erzähl deine Geschichte mal weiter. Die haben dich dann geholt wieder. Die haben mich dort weggeholt, ja, nach Westen, ne? Mhm. Auch dahin, wo, und da war mein Vater in einem Kloster, das war Lungenheilstätte, und da ging es mir gut ein Jahr, und ein Jahr später haben sie eigene Kinder gekriegt, und da ging es mir schlecht. Also ich war da zwei Jahre alt, da kam der Bruder, und der war leider behindert, und dann, sie ja drauf kam die Schwester, jetzt hatten sie zwei eigene Kinder und wollten mich wieder los haben. Und es ging aber nicht, weil sie ja gesagt haben, ich bin ihr leibliches Kind. Sie kriegten dich gar nicht los. Nein, die kriegten mich nicht mehr los. Das heißt, du bist dann bei diesen Leuten aufgewachsen? Ja, und ich musste dann zur Oma in einen anderen Ort, weil halt die Wohnverhältnisse auch ganz schlecht waren. Und das habe ich ja als Kleinkind nicht verstanden. Und ich bin dann auch sehr aufmüpfig geworden und wollte natürlich auch da sein bei den Eltern und nicht nur diese neuen Kinder da. Ne? Mhm. Also war für mich alles fürchterlich. Ich bin bestimmt schwierig gewesen, ja, aber es war halt... Aber so ging das hin und her, du warst immer wieder bei der Oma? Ich war über die Woche bei der Oma und am Wochenende da wieder bei der Mutter und das mit ging, den das anderen ging, Kindern. Und das ging bis zu deinem wievielten Lebensjahr? Das ging, bis ich in den Kindergarten ging, 5. Dann wurde diese Heilstätte aufgelöst und dann hat der Vater sich kümmern müssen um eine Praxis und dann sind wir in so einem fränkischen Kleinstadt, haben wir uns da niedergelassen und da bin ich dann in die Schule gegangen, immer unter dem Ding, ich bin das leibliche Kind. Aber du warst immer noch bei diesen Leuten, bist du bei diesen Leuten? Ich bin bei diesen Leuten aufgewachsen. Geblieben, bis du eine junge Frau warst? Bis ich 9 war und ich war mit 9 zur Kommunion, war sehr fromm erzogen, Kommunionkind und da hat mich der Nachbar gepackt, aber brutalst. Und ich hatte niemanden, mit dem ich reden konnte. Die Eltern waren im Urlaub mit den anderen Kindern. Und was hat der Nachbar gemacht? Ja, der alles, was man machen kann mit einer Frau. Mit einem Kind? Aber ich war halt keine Frau. Ich hatte lange Zöpfe und die hat er gepackt und ich war gefangen. Ist das einmal passiert? Und nein, das Allerschlimmste war nicht die Sache selber, sondern seine Frau. Ich habe wochenlang habe ich denen vertraut. Die haben mich wie ihr eigenes Kind behandelt, ganz lieb, haben mir Geschenke gemacht, weil sie keine Kinder hatten. Und die Frau hat mir die Tür aufgemacht. Jetzt aber nochmal zurück. Wie lange warst du bei dieser Familie, die eigentlich nicht deine Familie war? Bis zu welchem Lebensjahr? Bis zu meinem 10. Geburtstag, weil... Und danach, wo kamst du dann hin? Ein Heim, weil ich habe Angst gehabt vor dem Nachbarn, der kam ja immer wieder. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass ich wegkomme. Und bist dann im Heim auch aufgewachsen? Und bin dann im Heim gewesen, 4 Jahre. Mhm. Das war genauso schlimm. Also das war aber auch nur, vier Jahre und wo, um was ist nach den 4 Jahren passiert? Und nach den 4 Jahren habe ich dann eine Ausbildung weitergemacht, Kinderpflege und dann wollte ich Krankenschwester werden. Und da musste ich brauchte ich einen Attest, dass ich nicht schwanger bin. Das war auch ganz große Kacke, das hat mein Vater durchgesetzt. Er hat mich gynäkologisch untersucht, ich wollte das nicht. Ach, du hattest dann noch, wir müssen es langsam erklären, sonst wird es zu kompliziert. Ja. Du hattest dann, als du im Heim warst, aber noch Kontakt zu diesem... Immer. Ja. Ich war ja nur im Heim, weil ich Angst hatte, am Ort zu sein. Ich wollte ja nur weg sein. Bist du denn, nachdem du aus dem Heim wieder mit 14 rauskamst, bist du dann wieder zu diesen Eltern gezogen? Nein, ich habe dann Haushaltsschule gemacht, Kinderpflegeschule. Ich war immer wieder unter Nonnen. Ich war immer wieder im Internat. So, jetzt hast du aber die ganze Zeit gedacht, das sind deine Eltern. Ja, habe ich immer gedacht. Wann hast du erfahren, das sind überhaupt nicht deine Eltern? Naja, ich musste zu meinem Staatsexamen als Krankenschwester. Brauchte ich ein Papier, wer ich bin, ne? Ich hatte ja nichts. Und dann habe ich meinen Vater gebeten, er soll mit zum Notar. Und hat er gesagt, nein, sowas Blödes, ich wüsste doch wohl, wie ich heiße und wann ich geboren bin. Ich soll da selber hingehen, er hat keine Zeit. Ich soll sagen, was ich weiß und das reicht. Und ich bin dorthin und habe gesagt, was ich weiß. Und das hat der, ich habe es ja nicht anders gewusst, ne? Und das hat er dann für bare Münze, ich habe das ja alles aufgehoben, ist alles da. Und ja, dann habe ich gesagt, wer ich bin, der hat mir das schriftlich gemacht, ich habe mein Examen gekriegt und so bin ich auch verheiratet worden. Naja, aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, wie dir klar geworden ist, dass das nicht deine Eltern sind. Gar nicht. Ab wann hast du es denn dann erfahren? Ich habe immer mal rumgeredet, komisch, dass ich nicht so ausschaue wie, wie meine Schwester. Ne? Aber trotzdem, Helga, wann hast du es denn erfahren? Ich war schon verheiratet. Und wie hast du es erfahren? Mein Mann hat meinen Vater gefragt, mein Bruder der hat ein Längenwachstum gehabt, also eine Behinderung. Und mein Mann hat gefragt, ob unsere Kinder das auch kriegen können. Und da hat der Vater gesagt, nein. Und hat ihm gesagt, aber unter dem Ding, dass er mir das nicht sagen darf. Er hatte Angst, dass ich dann vielleicht durchdrehe oder. Aber er hat es dir dann gesagt? Nein, er hat es mir nicht. Mein Mann. Ja. Ja. Der hat die Auflage, wenigstens zu warten, bis ich abgestillt habe, wenn überhaupt. Als du es dann erfahren hast, wie hast du das denn aufgenommen? Ich glaube gar nicht. Ich war so geschockt oder ich konnte es nicht glauben. Ich hab gar nichts gemacht. Wir sind da wieder hingefahren, als ob nichts gewesen wäre. Ich konnte nichts tun. Hast du je etwas erfahren von deinen weiblichen Eltern? Ja, ich habe natürlich heimlich dann angefangen zu suchen und habe aber nur den Vornamen und die hieß Elisabeth Fischer, die leibliche Mutter, und einen Jahrgang hatte ich. Und das ist ja ein Name, so heißt ja jeder, ne? Also aber ich habe sie gefunden. Du hast sie gefunden? Ich habe sie gefunden. Und sie lebte auch noch? Und die lebte noch und sie hat leider gesagt, sie ist es nicht. Aber ich hatte das Gefühl, die ist es. Und dann war es mir zu blöd. Dann habe ich gedacht, na, irgendwo muss doch ein Papier sein, wo drauf steht, dass ich an diesem bestimmten Tag da und da und da geboren bin. Und da bin ich dann dahin gefahren. Das ist heute Tschechoslowakei. Und bin ich dahin gefahren. Tatsächlich durfte ich das dann abschreiben aus einem Aktenordner, was da stand, ja. Und mit diesem Zettel bin ich wieder heimgefahren und habe angefangen, dann telefonisch rumzulügen, dass wir diese Frau so und so suchen für ein Klassentreffen und ich habe dann also auch du hast sie gefunden, aber sie hat abgestritten, dass sie hat abgestritten, das ist. Hat natürlich wehgetan, aber die Helga, was für eine verworrene und wahnsinnige Chaos. Geschichte, ja, nur Chaos. Da ist wirklich Tatortfamilie sehr angesagt. Und dann war ich endlich verheiratet, ne, und dann kommt über Nacht Post mit einem fremden Namen. Ich heiße Helga. Da stand Sieglinde. Helga, jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, dass du uns angerufen hast. Tschüss. In der Technik heute Nacht. Martin Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Ein Radio ist live, einer wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.